إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسل الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى الدين. Bruno, Schwestern im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, der den Himmel und die Erde in 6 Tagen schuf, ohne dass er in Müdigkeit erfasste. Und Allahs Segen und Frieden und Heil auf den letzten der Propheten, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Denn Allah subhanahu wa ta'ala als Barmherzigkeit für die ganze Menschheit entsandte. Er, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele, hat sich für die Sache Allahs abgemüht, bis in der Tote eilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommen der Stunde. Das Thema heute, fangen wir heute mit unseren Schwestern, es geht darum, dass wir heute darüber sprechen wollen, wie verhält sich eine muslimische Frau und wie verhält sich ein muslimischer Mann. Heute fangen wir inshallah mit der Frau an. Auf der einen Seite sehen wir, dass viele, viele Leute zurück zum Islam kommen. Viele Leute machen Tauba, kehren zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sei es auf der Seite der Männer, sei es auch auf der Seite der Frau. Nur dazu gibt es, also bei den Frauen zum Beispiel, heute reden wir über die Frauen, gibt es viele, die, wenn die Tauba machen, wenn sie zu Allah zurückfinden und anfangen zu beten, Kopftuch zu tragen, tun sie das nach ihren Wünschen und nach ihren Maßstäben. Nicht so, wie Allah subhanahu wa ta'ala das von ihnen will. Und bei der ersten Prüfung, und das habe ich selber erlebt, in mehreren Situationen, subhanallah, wenn die Frau gerade ihre Schule beendet hat, sie fängt an, eine Ausbildung zu suchen. Sie sucht eine Ausbildung, stellt sich vor, der Chef ist ein sehr netter, ha? Sitzt da. Sagt, ja, sie können ja die Stelle bekommen, aber sie müssen ja ihr Kopftuch ausziehen. Subhanallah, sie zieht ihr Kopftuch auch aus und sie fängt an, ihre Ausbildung. Aber was passiert da? Für sie ist das komisch. Ich habe jetzt mein Kopftuch ausgezogen. Es ist eine neue Situation entstanden. Sie lässt aber, wenn sie sozusagen ihre Arbeit verlässt, dann ist das Kopftuch weg, die Anziehsachen ändern sich und hat sich die Sache. Und das war es mit dem Kopftuch. Wir wollen heute mit diesen Mädchen sprechen und mit diesen Frauen sprechen. Lasst uns erstmal geschichtlich vorgehen und gucken, wie war die Stellung der Frau vor dem Islam? Wie haben die Leute in der Antike, die Griechen und die Römer und die Philosophen der Zeit, wie haben sie die Frau gesehen? Was hatte die Frau für eine Stellung in der Gesellschaft? Subhanallah. Wenn du guckst bei den Griechen, hatte die Frau gar keine Rechte bei den Griechen. Sie war, wal'iyazu billah, nur für eine Sache gut und nichts anderes. Das brauche ich nicht zu nennen, weiß jeder. Das war bei den Griechen. Subhanallah, Frauen konnten nicht mal über ihr Erbe bestimmen. Wenn sie verheiratet waren, dürften sie nichts anderes machen, außer das, was der Mann ihnen vorschreibt. Bei den Indern war das so, wenn der Mann gestorben ist, wurde die Frau mit ihm verbrannt, lebendig. Sie hatte kein Recht mehr, nach dem Tod ihres Mannes weiterzuleben. In China hatte man die Mädchen gehasst. Wenn sie geboren ist, hat man sie sofort nach der Geburt getötet. Hatte kein Recht zu leben. Vor dem Islam war es auch nichts anderes. in den Stämmen bei den Arabern war das so, dass wenn eine Familie Angst hatte vor Hunger oder vor der Ehre, also dass die Ehre verletzt werden konnte durch die Frau, hat man sie von Anfang an getötet. Aber wie hat man die getötet? Hat man sie lebendig begraben? Und wenn die Getötete gefragt wird, Yawm al-Qiyamah, am Tag der Auferstehung, mit welchem Grund würdest du getötet? Dann kam das Christentum. Sie werfen uns ja heute vor, wir unterdrücken unsere Frauen. Und wir zwingen sie ja dazu, Kopftuch zu tragen. Und wir zwingen sie ja dazu, ja nur Kinder zu gebären. Und wir zwingen sie ja dazu, nur in der Küche zu stehen. Ich meine, wenn sie gut kochen können, warum nicht? Ja. Subhanallah. Dann kommt das Christentum und stellt wirklich die Frage, im 5. Jahrhundert wurde die Frage gestellt, ist die Frau überhaupt ein Mensch? Besitzt die Frau überhaupt eine Seele? Das wurde in Frankreich diskutiert. Man hat wirklich gefragt, ist die Frau ein Mensch? Und bis heute ist das bei den Christen, wenn sie geheiratet haben, darf die Frau sich nicht scheiden lassen. Wenn man nach dem Christentum geht, wir reden nicht über heute, ne? Es ist sowieso keine Religion mehr, aber nach dem Christentum, eine Frau, es gibt einen Vers, der sagt, was Allah, was Gott zusammengebracht hat, das kann der Mensch nicht mehr trennen. So heißt das ungefähr. Und dann kam was? Der Islam. Dann kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hat mit seinem Kommen, hat er die Stellung der Frau gehoben. Er hat sie anerkannt als Frau, als Mutter, als Schwester, als Tochter. Hatte ihr Recht dazu gesprochen. Wenn sie nicht den einen Mann heiraten wollte, den ihr Vater oder ihre Mutter für sie vorgesehen haben, durfte keiner sie dazu zwingen. Und es gibt sogar ein Hadith, in dem eine Frau gezwungen worden ist zu heiraten. Und dann kam sie zum Propheten Muhammad und er hat diese Heirat angelegt. Dann sage ich bei Allah, ihr Schwester, die ihr jetzt auf dem Weg zu Allah gegangen seid, ihr habt geglaubt, dass es Allah gibt und dass es keine andere Gottheit gibt als Allah. Und dass Muhammad unser Prophet und Gesandter ist und dass der Islam deine Religion ist. Warum folgst du jemand anderem? Warum? Warum, wenn man dir sagt, entweder die Arbeit oder dein Kopftuch, lässt du dein Kopftuch? Wir haben was vergessen. Soll mich jemand daran erinnern, Abdullah? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen? Aha. Also Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, hat uns zu einem einzigen Zweck erschaffen, damit wir ihn dienen. Also bist du eine Dienerin Allah an erster Stelle. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Wenn Allah und sein Propheten eine Entscheidung getroffen hat, hat weder ein Mann oder eine Frau muslimischen Glaubens selber zu entscheiden. Hast du nicht. Wenn wir jetzt daher gehen und gucken, was der Islam der Frau gebracht hat. Und ich will heute mit diesen Frauen reden, nachdem ich wirklich die ganze Woche gesucht habe und geguckt habe, was hat die muslimische Frau falsch gemacht, dann fängt das schon an. Gehst du ins Internet, Kopftuch und Pop. Ja, okay, was steckt denn dahinter? Lass uns mal gucken. Ach so, das war der Ramadan-Fest. Es ist eine Sünde geworden. Nach Ramadan, nachdem wir 30 Tage gefastet haben und gebetet haben, lass uns noch ein bisschen in die Philipshalle gehen, ein bisschen Falafel essen und ein bisschen abrocken. Subhanallah, ich habe diesen Artikel gelesen und dann bin ich auf die Seite gegangen. Es hat mich sehr interessiert. Guck mal, lass uns eins nach dem anderen gehen. Diejenigen, die das organisiert haben, derjenige, der das organisiert, die heißen Interface. Erstmal hießen sie auf Arabisch Al-Huda, irgendwas mit Huda, also Rechtleitung, hat man dann herausgefunden, dass dieser Name zu schwer ist für die Muslime. Also hat man Interface genommen. Inter, zwischen, Face, Gesicht, was wir dahinter verstecken, mag nur Allah wissen, subhanahu wa ta'ala. Okay, dann haben sie jetzt ein Ramadan-Fest veranstaltet. Haben sie Outländisch geholt und Englisch geholt. Liest mal jetzt in der Zeitung, und da schreibt ein Deutscher, kein Moslem, ein Deutscher. Sagt er, verwunderlich ist es, dass man, wenn man auf diese Veranstaltung geht, stellt man fest, dass dieser Konzert sich von anderen Konzerten in Deutschland nicht unterscheidet. Aha. Sagte, ja, wenn die Sänger dann auf die Bühne kommen und die Leute anheizen, dann stehen die Frauen mit ihren Kopftüchern. Warum? Damit sie ihre Hüfte ein bisschen bewegen. Und dann hat der Reporter zu dem Organisator gesagt, aber bei euch merkt man, dass ihr ein bisschen so konservativ seid. Ja, am Eingang sind die Frauen in eine Seite gegangen, die Männer zur anderen Seite gegangen. Sagt der Organisator, wohl ein Muslim in Anführungsstrichen, sagte, nee, das ist kein Problem, gleich in der Pause werden sich alle unten treffen. Allahu Akbar. Macht euch keine Sorgen. Konservativ? Ich glaube, wir sind Muslime, aber wir sind. Muslim heißt, dass da nur fünfmal am Tag beten, aber praktizieren muss ich das ja nicht. Und die Frauen werden sich alle da treffen. Ich sage, wer an Allah und seinen Propheten Muhammad s.a.w. glaubt und an den jüngsten Tag, und dass es einen Tag geben wird, an dem die Menschen vor Allah stehen würden, wird er niemals im Leben seine Tochter dahin schicken oder seinen Sohn dahin schicken. Wisst ihr, dass die dahin Nummern verteilen, damit ja der und sie zusammentreffen können und der und sie zusammentreffen können? Sie sucht ihn und er sucht sie. Subhanallah. Und dann stellt dieser Reporter noch eine Frage, die so interessant fand ich. Guck mal, er als Deutscher, sagte er, wie kann es sein, dass auf so eine Pop-Veranstaltung so viele Frauen mit Kopftuch dahin gehen? Und wer mir das nicht glaubt, guckt mal bei Google, einfach eingeben, Ramadan-Fest, Rheinische Post, könnt ihr alles lesen. Das, was ich euch gerade gesagt habe. Was will der Westen von unserer Frau? Was will er? Er will sie nicht als gläubige Frau mit Kopftuch und eine zurückhaltende. Nein, er will aus sie was machen, aus ihr. Sie soll eine Sängerin sein, eine Tänzerin sein, ein Model sein, eine Studentin sein, eine Uni, die gar keine Grenzen kennt. Das will er haben. Aber Allah will was anderes haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat der Frau eine Stellung gegeben und hat ihr gesagt, du solltest ein Kopftuch anziehen und du solltest dich schämen und du solltest dich zurückziehen. Lass uns ein paar Beispiele nehmen. Guck dir heute die Schwester an der Uni, die Schwester, die an der Uni studiert. Und ich will euch sagen, bei vielen Familien heutzutage, man fragt sich, und ich glaube, ich habe die Antwort gefunden, man fragt sich heute, wie kommt es eigentlich, dass jemand aus einer islamischen Familie so sich verhält? Und ich glaube, die Antwort gefunden zu haben, viele Familien sind gar nicht islamisch. Sie sind konservativ. Das heißt, wenn ein Mädchen mit einem Jungen nicht spricht oder ein Mädchen sich so oder so verhält, es ist nicht der Islam, der sie dazu gebracht hat. Es ist dieses konservative Verhalten ihrer Eltern, der sie dazu gebracht hat. Sie hat schon als Kind mit Jungs redet man nicht. Als Mädchen musst du dich so und so verhalten. Deshalb heutzutage, wenn du zu ihr sagst, zieh dein Kopftuch an, sagst du, wieso muss ich mein Kopftuch anziehen? Ich bin doch eine gute Frau, ich rede mit niemandem, ich gehe mit niemandem, ich mache das nicht. Subhanallah. Also, Allah subhanahu wa ta'ala hat der Frau verpflichtet, ein Kopftuch anzuziehen. Und er hat ihr sogar gesagt, ihren Schmuck sollte sie niemandem zeigen, außer ihrem Vater oder ihrem Mann, dem Vater ihres Mannes, ihre Kinder, die Kinder ihres Mannes, Frauen und die Männer, die gar kein Verlangen nach Frauen haben. Und die Kinder, die noch nicht diese Schönheit zwischen Mann und Frau erkennen können. Das ist alles. Was ist davon sichtbar? Die Hände und das Gesicht. Und die Gelehrten gehen sogar daher und sagen, wenn das keine Muslimin ist, muss sie ihr Kopftuch behalten. Darf sie ihr Kopftuch nicht ausziehen. So weit geht es. Jetzt hat das Mädchen, unsere Schwester im Islam, Barakallahu fiha, ihr Kopftuch angezogen. Jetzt sehen wir ja heute eine ganz bunte Welt. Sie geht raus, rot, grün, gelb, die Klamotten. Ha? Hört mal zu, was der Islam dazu sagt. Der Islam dazu sagt dazu, und wer von unseren arabisch sprechenden Brüdern hier kann sich noch an diese Khutba erinnern am Freitag, als unser Gelehrter hier darüber gesprochen hat. Die Klamotten, die eine Frau anzieht, angefangen vom Kopftuch, dürfen nicht die Blicke nach sich ziehen. Das heißt, wenn eine Frau ihr Kopftuch anzieht, soll nicht so sein, dass ich, wenn ich sie sehe, nach ihr schaue. Die Klamotten dürfen nicht am Körper kleben, dass ich so ganz genau die Figur von ihr malen kann und beschreiben kann. Aber heute sind so die Schwestern. Die tragen das, die tragen ihr Kopftuch. Teilweise gibt es welche, die gehen ganz normal mit einer Hose. Nein, das tut eine Schwester nicht. Und eine Schwester verhält sich nach dem, was Allah subhanahu wa ta'ala ihr geboten hat. Guck mal an der Uni, wenn du an der Uni bist oder an der Schule bist oder irgendwo bist, treffen sich ja die Studenten, die studieren immer zusammen, mashallah. Wir haben ja, mussten ja zusammen lernen und die Hausaufgaben zusammen machen. Ne? Das ist ja Pflicht vom Professor, subhanallah. Dann sitzen sie zusammen, subhanallah, manchmal hast du Bilder, wallahi al-azim, wenn du das siehst, denkst du, nach welcher Religion geht diese Frau? Nach welcher Religion geht diese Frau? Die sitzt mit einem, weder ist der ihr Bruder, noch ihr Cousin, noch ihr Onkel, noch ihr Vater, noch ihr irgendwas. Sitzt mit ihm nebeneinander. Normalerweise du als Mensch, wenn du da vorbeigehst, sagst du, das ist ihr Mann bestimmt. Das würdest du denken. Aber ist nicht ein Mann. Ist einfach Kommilitone. Er studiert mit ihr. Und das ist die Gefahr. Scham muss die Frau haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das beste Beispiel gegeben, was Scham angeht. Hört mal zu. Als Musa, kennt ihr die Geschichte? Als Musa von Pharao verfolgt wurde. Musa sah zwei Männer, die sich streiten. Einer von seinem Volk, einer von dem Volk des Feindes. Haben sich gestritten. Musa hat dem einen eine Faust gegeben. Der eine ist tot umgefallen. فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ. Aber Musa hat das nicht mit Absicht getan. Und er hat natürlich direkt sich Allah subhanahu wa ta'ala zugewendet. Reumütig. Ein Mann kam und sagte, ich habe einen guten Rat für dich. Die Menschen sammeln ein paar Leute, die wollen dich töten. Hau ab, verlass dich da. Ist er wohin? Von Ägypten, sagt man, zu Medien. Medien war ein Ort, da herrschte Pharao nicht. Kommt er zu einem Brunnen zum Wasser trinken? Sieht er ein paar Leute, die da stehen mit ihren Tieren. Und in der Ferne, hört mal zu, Schwestern, in der Ferne stehen zwei Schwestern, ihr Gesicht ist nicht zu sehen, stehen in der Weite, sagen wir so vielleicht 10 Meter oder 15 Meter weg. Musa a.s., als er dieses sah, ging zu ihnen und sagte, was ist los mit euch? Braucht ihr Hilfe? Sagte, ja, unser Vater, guck mal, was der Grund war, warum sie rausgegangen sind. Unser Vater ist ein alter Mann. Also er kann nicht die Tiere zum Wasser führen, müssen wir das machen als seine Töchter. Und wir haben keinen Bruder, der das für uns erledigt. Also hat Musa die Tiere genommen, hat ihnen Wasser gegeben und hat seine Aufgabe erledigt. Guck mal, was der Koran sagt. Fatawalla. Als er seine Arbeit erledigt hat, ist er geflohen. Geflohen, wieso? Er hätte auch langsam gehen können. Nein, na, wie geht's dir? Was machst du? Wo kommst du denn her? Echt? Dein Vater kenne ich doch. Ach, der hat den... Nein. Das, was wir heutzutage machen, nein. Er hat ihnen geholfen, ist weggegangen. Subhanallah, hört mal zu. Als die Töchter zu ihrem Vater zurückgegangen sind, sagte eine zu ihrem Vater, Wallahi, heute haben wir einen Mann gesehen, der war so stark und der war so nett und so freundlich und hat uns geholfen. Und die Erzählungen sagen, dass das ein Nabi Schreib war. Sagt der Vater, geh zu diesem Mann und hol ihn zu mir. Ich will mich bei ihm bedanken. Hört mal, was der Koran sagt. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. سبحان الله. Sagte dann kam die eine zu Musa mit leisen, langsamen Schritten, mit Scham, verhüllt ihr Gesicht und sagt ihm: Mein Vater lädt dich ein, weil er sich bei dir bedankt. Ha, nach unseren Maßstäben heute, was würde die Schwester machen? Ja, ja, ich trage ihr Kopftuch, aber lass mich erstmal 3 Stunden ausputzen. Ha? Karamell und Chanel und alles wird da getan und wird da angezogen. Und damit, warum? Weil wenn dieser Mann da sitzt, er soll ja umkippen. Ha? Ich soll ihn ja umhauen. Nein, nein, sie wusste, wo ihre Grenzen sind. Sagte Koran, eine von ihnen kam zu ihm voller Scham und sagte: Mein Vater legt dich ein, damit er sich bei dir bedankt. Und die Geschichte geht ja weiter, dass Musa zur Scheibe gegangen ist. Er hat ihm angeboten, eine dieser Töchter zu heiraten und bei ihm 10 Jahre zu arbeiten. Und dies hat Musa getan. Und die Erzählung sagt, dass Shuaib sauer war auf seine Tochter, weil er nicht verstanden hat, wie, der ist da, der ist nett, woher weißt du das? Ah, hört mal zu, was die Frau gesagt hat. Was die Zeichen eines gläubigen Mannes ist, hat sie gesagt, als wir gegangen sind, ließ er mich hinter sich gehen. Nicht, weil er nach den Maßstäben von heute, er will die Frau erniedrigen, nein. Weil die Erzählung sagt, es war sehr windig. Und er wollte nicht, dass der Wind ihre Klamotten an ihrem Körper klebt, dass er so ihren Körper sieht. Also ließ er sie hinter sich gehen. Und er hat ihr gesagt, wenn du nach rechts oder nach links gehen möchtest, wirf mit einem Stein in diese Richtung oder in diese Richtung, so folge ich. Allahu Akbar. Guck mal, Musa a.s. Und guck mal auf die Frau. Wundere dich mal die Frau, wie sie sich verhalten hat. Und er hat sie geheiratet. Deshalb, heutzutage, wenn wir über Heirat reden, ein gläubiger Mann. Nee, aber er darf nicht einen langen Bart haben. Die meisten sagen, ja, weißt du, ich bin noch nicht so weit in der Religion, dann soll er jetzt nicht direkt ein Sheikh sein. Ne? Ein Junge, der zwischendurch betet, aber zwischendurch auch zur Ramadanfest geht. Ha? Betet und geht ins Kino. Er geht auch manchmal in eine Kleipe, um mit seinen Freunden zu sitzen. Er trinkt ja keinen Alkohol, aber er sitzt da. Subhanallah, Subhanallah. Also, und ich sage euch, die Schlechtesten in unserer Familie, sei es Männer oder Frauen, das sind diejenigen, die dem Islam schaden. Dem Islam schaden. Ein Bruder von mir, der ist heute nicht da, als wir das gelesen haben, in der Zeitung war ich an der Uni mit ihm, als er das gelesen hat, der war erstmal vielleicht 5 Minuten und konnte nicht sagen. Und dann hatte er sich den Satz von diesem Mann gelesen, wo er gesagt hat, nein, ist ja kein Problem, die werden gleich in der Pause sich zusammentreffen, Männer und Frauen. Der hat bestimmt 1/2 Stunde da gesessen und gelacht. Er meinte zu mir, darüber kann man nur lachen. Aber das Problem ist, dass diese Konzerte sehr gut besucht sind. Sie werden sehr gut besucht. Die meisten Leute gehen dahin. Subhanallah. Und mashallah, unsere Schwestern, die auch Kopftuch tragen, gehen auch dahin. Und ich habe euch gesagt, dass jemand mir gesagt hat, der auf dieser Veranstaltung war, dass nach diesem Konzert, weil Islam hat das mit dem Islam nichts zu tun, nach diesem Konzert hat man die Schwestern in eine Disco gesehen. Und die waren anders angezogen. Guckt ihr heute den armen Vater, der arme Vater heute. Ha? Dieser Vater, der gläubig ist, der den Iman verinnerlicht hat. Er will nur eine Sache, alles Gute für seine Tochter. Tochter, ändere deine Klamotten. Tochter, zieh das Kopftuch an, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist. Was macht die Tochter heutzutage? Die haben ja Tricks. Die holt sich 2 lange Mäntel. Ha? 2 lange Mäntel, der Vater sieht das, dass er ein dünner Lack meine Tochter ist. Ist doch was Schönes. Was macht sie? Zieht sie dann die engsten Klamotten darunter und dann den Mantel darum. Geht sie raus, Assalamu alaikum. Oh, mashallah, meine Tochter ist gut angezogen. Und kommt sie an der Uni an, an der Schule so, zieht sie das aus und dann kann man alles sehen. Und so ist es. Anderes ist das nicht. Und das ist, als würdest du dich über Allah subhanahu wa ta'ala lustig machen. Und jede Frau, die das Kopftuch nicht anzieht, die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala nicht folgt, tut Folgendes. Subhanallah, sagte ein Gelehrter dazu, als würde sie auf der Straße gehen und zu jedem Mann sagen, der sie anschaut, sagen, sei Zeuge davon, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala mich widersetzt habe. Guck mal, wie weit das geht. Ist das Kopftuch Pflicht im Islam? Haben wir Zweifel daran? Natürlich gibt es ja viele Leute, die die Frau befreien wollen, sagen, ja, es gibt nicht mal einen Vers, es gibt nicht mal eine Eier. Hört mal Aisha, was sie sagt. Aisha sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala der Frauen der Ansar, und Ansar wird übersetzt, damit ihr ein bisschen auch eine Hilfe habt, Helfer. Helfer. Wir haben gesagt, man Jünger, ne? Aber das sind Helfer. So heißt es. So hat Rasulullah s.a.w. sie genannt. Al-Ansar. Sagt, als Allah subhanahu wa ta'ala den Vers offenbart hat, dass die Frauen Kopftuch anziehen sollten, haben sie von ihren Kleidern ein Stück gerissen und haben direkt ihren Kopf damit gedeckt. Sie haben nicht gesagt, warte. Ist das richtig überliefert worden? Haben wir das richtig verstanden? Hat Rasulullah s.a.w. wirklich gesagt? Nein, direkt kam der Vers runter, die haben das, sind es befolgt. Okay. Die Schwester heute im Islam, natürlich behauptet sie, dass sie Allah liebt, oder? Und sie behauptet, dass sie Muhammad s.a.w. liebt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ein Gesetz für die Liebe getan. Ein Gesetz. Sagte, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Sprich, ja Muhammad, sag zu ihnen, wenn ihr wirklich Allah liebt, so folgt mir. Allah wird euch lieben. Was bedeutet das? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Liebe mit dem Befolgen verbunden. Wie kann ich wissen, dass ich Allah liebe? Wie kann ich wissen, dass ich Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebe? Wie willst du es rausfinden, dass jemand so weit ist? Guck mal, wie er geht. Und subhanallah, ohne auf irgendjemand zu zeigen, gerade kam ich die Straße runter, sah ich, wie ein Bruder, subhanallah, gerade von der Schwimmbahn runterkommt. Islamisch angezogen ist. Stolz, ein Moslem zu sein. Und kommt von der Schwimmbahn runter und kommt hier in die Moschee. Wie alt ist er? 16? 15? Guck mal, wie der Islam sein Herz berührt hat. Er ist stolz darauf zu sein, in dieser Gesellschaft sich islamisch anzuziehen und in die Moschee zu gehen. Und dann sollen sie sagen, was sie wollen. Können wir das? Sind wir in der Lage, so weit zu sein? Das kann nur so weit sein, indem du Allah subhanahu wa ta'ala so liebst und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam so liebst, mehr als deine Kinder, als dein Geld, als deine Arbeit, ja sogar, als du dich selbst liebst. Rasulullah hat das zu Umar ibn al-Khattab gesagt. Abdullah ibn Hisham erzählt in einem Hadith, waren wir unterwegs mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, während er Umar ibn al-Khattab an die Hand hält. Sagt Umar ibn al-Khattab, er will über seine Gefühle sprechen. Stell dir mal vor, subhanallah, yani gestern haben wir ein paar Leute oder uns von ein paar Leuten verabschiedet, zu Hajj gehen. Allein der Gedanke, dass jemand zu Hajj geht und zu Allah geht, yani, subhanallah, ich habe zu einem Mann gestern gesagt, wenn ich zu Hajj gehe, ich glaube, ich werde gar nicht da ankommen. Ich werde am Herzinfarkt kriegen, ich sterbe. Was für ein Segen, dass du zu Allah, zu seinem Haus gehst und ihn dort besuchst. Subhanallah. Stell dir mal vor, Rasulullah geht mit dir Hand in Hand und er erklärt dir deine Religion. Ha? Rasulullah hat Umar ibn Khattab an die Hand genommen und sagt Umar ibn Khattab zu dem Propheten Muhammad sallam, du bist mir teurer als alles außer mir selbst. Sagt der Rasulullah s.a.w. Nein, bei dem, der meine Seele besitzt, niemals wird dein Glaube vollständig sein, bis ich dir teurer bin, als du dir selbst teurer bist. Sagt der Umar ibn Khattab, Al-Ana ya Rasulullah. Jetzt liebe ich dich mehr, als ich mich selbst liebe. Und das, was ich immer am Anfang sage, als ich, vielleicht manche von euch merken sich das, dass ich sage, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele, so muss der Prophet Muhammad s.a.w. eine Stellung in euren Herzen haben. Diese Stellung. Und das habe ich nicht gesagt, weil ich ein guter Muslim bin. Das habe ich entnommen von der ersten Generation. Die haben das täglich gesagt. Abu Bakr Siddiq, lies mal die Sira des Propheten Muhammad s.a.w. In jeder Situation sagte, du, der mir teurer ist als mein Vater und meine Mutter. Teurer ist als mein Vater und meine Mutter. Subhanallah. Also, Schwester, eine Frage. Wer bist du? Viele fragen jetzt, hä, was meint ihr denn damit? Schwester, wer bist du? Ich frage dich nicht, ob du die Tochter von dem und dem bist. Und ich frage dich nicht, ob du das Studium beendet hast oder das gemacht. Nein, wer bist du? Du solltest die Dienerin Allahs sein. Weil danach wirst du im Grab gefragt. Wer ist dein Gott? Wen hast du gedient auf dieser Erde? Hast du deine Arbeit gedient? Hast du deinem Chef gedient? Er hat dir gesagt, Kopftuch ausziehen, kannst du arbeiten. Hast du das Kopftuch? Also er wurde dein Gott. Oder ist Gott, ist Allah, der dich erschaffen hat. Wer ist deine Religion? Der Islam? Was heißt Islam? Wer kann mir in zwei Worten, was ist Islam? Was ist Islam? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu Muhammad Rasul. Ist das der Islam? Islam heißt was? Ergebenheit. Ergebenheit? Ich gebe euch ein ganz extremes Beispiel. Wenn jemand jetzt reinkommt und er hat eine Waffe in der Hand und er hält sie mir hier an der Schläfe. Ha? Und ich sage hier, ich habe mich ergeben. Das heißt, ich werde mich nur so verhalten und so bewegen und nur das sagen, was er mir erlaubt oder nicht. Das heißt, dass im Islam Gott ergeben hat. Deshalb viele verstehen dieses nicht. Die freuen sich ja immer, wenn ein Muslim, wenn ein Deutscher oder irgendjemand zum Islam konvertiert. Sprich, sprich. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Hat er verstanden, was es bedeutet? Es gibt keine Gottheit außer Allah. Hat er verstanden? Niemand hat das Recht, außer Allah angebetet zu werden. Hat er das verstanden? Das ist die Frage. Und deshalb stellen wir diese Frage unserer Schwester. Hast du verstanden, dass du niemandem anderen dienen sollst, außer Allah? Heutzutage, vor kurzem mit einem Mädchen gesprochen. Was ist mit deinem Kopftuch? Ja, inshallah, meine Eltern haben was dagegen. Ja, wie willst du so einer Frau helfen, wo Vater und Mutter sich der modernen Gesellschaft angeschlossen haben und finden das Kopftuch als eine Schande? Oder primitiv, das ist primitiv. Heute die Frau. Ja? Dann sage ich, Rasulullah hat schon darauf geantwortet und gesagt, La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khalq. Du darfst nicht Allahs Grenzen brechen, um Menschen zufriedenzustellen. Ja, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat mir vorgeschrieben, meinen Eltern gut zu sein. Also gegenüber. Guck mal die Menschen heutzutage. Er lässt alles liegen. Er schreit seine Mutter an. Und er ist nicht gut zu ihr. Das nimmt er in Kauf. Aber in Bezug auf Allah ist er nicht bereit zu sagen, Allah hat gesagt, ich tue es nicht folge. Ist er nicht. Warum? Weil wir nur das Leben, das irdische Leben wollen. Heute die Schwester, die sagt, ich bin bereit. Zum Beispiel habe ich auch letztens mit einer gesprochen. Ich sage, das, was du anhast, akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala niemals. Was hat sie gesagt? Ich weiß das. Was haben wir gelernt? Noch im Vorwinkel. Wissen erwerben. Pflicht für jeden Muslim. Umsetzen, Pflicht für jeden Muslim. Weitergeben, Pflicht für jeden Muslim. Und Geduld haben. Geduld haben. Das heißt, wenn ich Wissen habe, jetzt bekommen habe, dann ist das ein Beweis gegen mich. Stell dir mal vor, du kommst hier um die Qiyama, stehst vor Allah, sagt der Abdi, mein Diener. Frau, du wusstest doch, du hast doch mitgekriegt, dass das der Kopftuch eigentlich eine Pflicht ist. Warum hast du das nicht getan? Du hast das nicht umgesetzt. Ist es ein Beweis gegen dich? Du kannst nicht sagen, ich wusste es nicht, die Gesellschaft, mein Vater, die Arbeit. Hört mal zu. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Problem für uns gelöst. Durch die Engel. الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ. Diejenigen, die Engel jetzt zu Allah holen, also ihre Seele, die gestorben sind, fragen die Engel, wo habt ihr gelebt? In welchen Sachen wart ihr verwickelt? Sagen, wir waren unterdrückt auf der Erde. كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Wir waren unterdrückt. Wenn ich arbeiten wollte, hat man gesagt, entweder Bart oder Arbeit. Entweder Kopftuch oder Arbeit. Also wir waren unterdrückt. Hört mal zu, was die Engel zu ihnen sagen. War denn die Erde Allah subhanahu wa ta'ala nicht weit genug, damit ihr emigriert? Damit ihr den Ort, an dem ihr unterdrückt wurdet, verlässt und geht? Ist das nicht so? Das ist das eine. Das zweite, sage ich euch, warum ist das hier in Deutschland jetzt alle? Sammeln sich um die Frau herum. Sie sagen, wir unterdrücken die Frau. Sie unterdrücken die Frau. Weißt du warum? Weil wir Muslime heute damit ganz leicht umgehen. Wenn ich so einen Bruder wie Pierre Vogel sehe, der gerade mal 5 Jahre alt ist und mit seinem Herzen und mit jedem Körnchen seines Körpers diese Religion verteidigt und dafür gerade steht, sehen wir andere Muslime, die als Muslime geboren sind, alles dafür tun, um den Islam zu schaden. Und das ist es. Ich sag euch, wie viele Muslime gibt es in Deutschland? Wallahi azim, wenn wir einen Tag in der Stadt gehen, dann machen wir die ganze Stadt zu. Und wir stehen für unsere Rechte, aber wir tun es nicht. Weil jeder hat Angst um sein Brot und um sein Essen und sein Trinken. Hört mal zu, was vor 2 Jahren habe ich gelesen in der Zeitung. Subhanallah, und das zeigt, dass wir nichts für unsere Religion tun. Habe ich in der Zeitung gelesen, da war einer, aus Indien, und der gehörte irgendeiner Sekte, ich weiß nicht, wie diese Sekte hieß, vor allem, also die Muslime, Sikh, glaube ich, irgendwas mit Sikh so, die haben eben so einen Turban, tragen sie Turban, und das ist ja religiös bei denen. Er darf seine Haare niemandem zeigen. Ne? Er wollte Motorrad fahren. Und für Motorradfahren in Deutschland musste was haben? Ein Helm. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ist er zum Anwalt gegangen, hat 3 Jahre dafür gekämpft, hatte einen Stempel von der Stadt, also von der Regierung bekommen, du darfst mit dem Turban dein Motorrad fahren. Warum? Weil er für seine Sache gekämpft hat. Er hat dafür gestanden. Wir, tun wir das? Wir tun das nicht. Wir sind Gruppen. Die Gruppe ist zufrieden mit dem, was sie hat, und die Gruppe, wo ist die Einheit des Islams? Wo sind wir alle zusammen? Wo sind wir? Subhanallah, man geht auf die Straße, man guckt sich nach rechts. Nein, wo sind wir? Warum tun wir nicht was für uns, für unsere Kinder, für unsere nächsten Generation? Subhanallah. Und wir kommen zu einem Punkt, was wirklich schmerzhaft ist. Und ich möchte keine Namen und ich möchte keine Videos und keine. Wenn du siehst, dass Frauen, die Kopftuch tragen, rauchen. Frauen, die Kopftuch tragen, Pfeife rauchen. Wenn du siehst, dass eine Frau, die Kopftuch trägt, 5-mal am Tag betet, im Fernsehen zu sehen, wie sie, sagen wir so, Medizin studiert und ein Arzt sitzt so neben ihr, dass wirklich, wirklich der Einzige, der so sitzen durfte neben ihr, ihr Mann, nicht mal ihr Vater durfte so sitzen. Ha? Und seine Hand an ihrer Hand und mit der Maus zeigt ihr wie, Subhanallah, schämst du dich nicht, du trägst doch ein Kopftuch. Wie kannst du es zulassen, dass man dich so dabei filmt? Und bei einem anderen Film siehst du, wie eine Frau mit einer Wasserpfeife sitzt, mit Kopftuch, wir sind konservativ, kommt die Tochter gerade rein, hat kein Kopftuch. Hier, Tochter. Und dann, damit die mal 2-mal dran ziehen kann. Eine Schande. Eine Schande. Eine Schande. Subhanallah. Deshalb, lass uns zurück zu dem, was der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Und Subhanallah, damit ihr wisst, dass unser Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alles, was er gesagt hat, war. Er hat es prophezeit. prophezeit. Hat er gesagt, in einem Hadith bei Muslim, es wird eine Zeit kommen, da werden die Männer. Und er hat eine Art Rukub, das ist sozusagen, sie kommen geritten oder sitzen in irgendwas, was sie bewegt. Die Gelehrten haben gesagt, dieses mit der Sprache und wie Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam das gesagt hat, das sind die Autos heute. Kommt er vor der Tür der Moschee, er steigt aus und seine Frau, Kassiat Ariat, also seine Frau, ist angezogen, hatte doch aber nichts an. Und viele von uns denken vielleicht, wieso hat sie nichts an? Die Gelehrten sagen, jede Frau, die was anhat, wo man wirklich ihre Figur, sogar durchsichtige Sachen anhat, das ist, was Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam damit meint. Kassiat Ariat, angezogen, aber haben nichts an. Sagt er, sie haben Frisuren wie die Kamele, wie die Köpfe der Kamele. Wenn du heute gehst, haben sich die Frisuren heute nicht entwickelt. Guck dir heute, wenn du zum Friseur gehst, die machen dir aus so einem kleinen Haaren ein bisschen Föhn, dann hast du so eine Wolle, oder nicht? Ist das nicht so? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, diese Frauen sind verflucht. Sind verflucht. In einem anderen Hadith sagt Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sind Fähne, also zwei Sorten von den Höhlenbewohnern, habe ich noch nicht gesehen. Menschen, die andere quälen mit Peitschen, die sehen so aus wie die Hinterteile von den Kühen, also von den Schwänzen von den Kühen, und da sind die Peitschen, und wir kennen das heute. Das sind die wirksvollsten Methoden, um jemanden zu quälen. Peitschen. Rasul Sallam, die habe ich noch nicht gesehen. Und man sagt, da habe ich Frauen noch nicht gesehen. Kassiat Ariat, angezogen, sind aber noch nicht, also nicht angezogen. Ma'ilat, Mumilat. Also sie sind verführend, wenn die auf der Straße gehen, tun Verführung und stehen da zwei Stunden vor dem Spiegel und machen sich schön. Sie wollen verführt werden und sie sind verführend, verführerisch für die anderen Menschen. Rasul Sallam sagt, wenn ihr sie seht, verflucht sie, sie sind verflucht und sie werden niemals den Geruch des Paradieses riechen können. Subhanallah. Ich sage euch jetzt, wer von uns wirklich, und ich meine, wir sind ja nicht nur Muslime, in uns gibt es auch eine andere Sache, die uns noch stärkt in unserer Religion, und das ist die Ehre, die Würde, das ist das Einzige. Und wir sind Araber. Wusstet ihr, fragt mal die Marokkaner, ich bin noch nie in Marokko gewesen, aber fragt die Marokkaner vor 30 Jahren, wie ist die Frau von zu Hause rausgegangen? Keiner hat sie gesehen. Frag hier in Deutschland, wo es jetzt alles locker und frei ist. Ich habe noch letztens mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der ist verheiratet seit 22 Jahren, hat mir gesagt, als ich meine Frau geheiratet habe, ich durfte nicht mit ihr ausgehen. Wenn wir uns getroffen haben, nur vor den Eltern, und hätten sie gewusst, dass ich mit ihr ausgegangen wäre, hätten sie mich getötet. Hat er mir gesagt. Also so weit ist dieser Islam nicht. Nur die Menschen haben sich von diesen Ketten freigekauft. Was wollen sie? Lasst uns jetzt gucken, was wollen sie von einer Frau? Denkst du, dass die Frau hier in Deutschland frei ist? Im Westen frei ist? Sie geht arbeiten, verdient aber die Hälfte von dem, was der Mann arbeitet. Subhanallah, ich hätte das nicht geglaubt, wenn ich nicht gründlich danach gesucht habe. Und habe gesagt, ich habe ja Sozialpädagogik studiert. Und dann siehst du, eine, die sogar bessere Note hat als ich, verdient im Monat fast 600 Euro oder 700 Euro weniger als ich. Gleichberechtigung wollen wir haben. Warum verdient dann die Frau weniger? Die Frau wurde hier im Westen vermarktet. Wofür? Für ihr Körper. Ha? Guck mal, Werbung, mach mal an, Werbung. Da ist einer ein Milchshake oder ein Joghurt und dann wird eine Frau mitverkauft, ganz nackt. Was hat jetzt diese nackte Frau mit dem Milchshake zu tun oder mit dem Joghurt? Nichts. Aber das ist es. Nichts anderes wollen sie haben. Subhanallah, gerade bevor ich hier hingekommen bin, habe ich eine Zeitung aufgeschlagen. Ich suche einen Esstisch. Ein Esstisch. Können wir mal gucken, was sie haben. Erste Seite, zweite Seite. Auf einmal gucke ich Tische, Schränke und so. Und da war ein Bild von einer Frau, die ihre Haare so nach oben hält und lächelt. Hör erstmal 10 Minuten nachdenken. Was hat eigentlich die Frau mit diesen Schränken zu tun? Ich will jetzt einen Schrank kaufen. Was hat die Frau damit zu tun? Das ist es im Westen. Die Frau im Islam, hört mal, was ein Gelehrter gesagt hat. Ein Gelehrter hat gesagt, du, der Frau, sagte er, du bist die Hälfte der Menschheit. Und doch gewährst du uns die andere Hälfte, also machst du die ganze Menschheit aus. Verstanden? Die Frau macht die Hälfte der Menschheit. Sagen wir so, haben wir, was weiß ich, wie viele Männer und wie viele Frauen. Die Hälfte sind Frauen, die Hälfte sind Männer. Wer gewährt uns die Männer? Wer bringt die auf die Welt? Die Frauen oder nicht? Guck mal, was für eine wichtige Rolle sie spielt, die Frau. Aber heute, guckt ihr, subhanallah, die Gesellschaft, wie sie geworden ist. Der Islam sagt, willst du heiraten, willst du eine Frau, gehst du an die Tür und klopfst du an die Tür, heiratest du ihn. Heute hat sich in Deutschland so eine Art lockere Beziehung. Alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter. Die Frau mit 40 Jahren, ist sie geschieden, heiratet sie nicht mehr. Was macht sie? Sagt, nee, ich möchte nicht mehr heiraten. Ich werde jetzt, sie ist mit Partner so und so, mit dem sie ausgeht und was macht. Das ist gegen den Islam, sogar gegen den menschlichen Verstand, dass Menschen so leben auf diese Art und Weise. Deshalb die Frau, subhanallah, wenn du siehst, wir, viele Männer, auch viele Muslime heute, kennen den Wert der Frau nicht. Wenn er sie geheiratet hat, beim ersten Problem schlägt er sie oder verflucht sie oder schmeißt sie raus oder nicht, was er immer macht. Subhanallah, warum? Weil er diesen Wert nicht versteht. Und guck mal, Rasulullah, wie er die Frau als Mutter geehrt hat. Ein Mann kommt zu ihm und sagt, ja Rasulullah, wer hat das verdient, am meisten Güte von mir zu bekommen? Sagt er, deine Mutter. Ja Rasulullah, wer noch? Deine Mutter. Wer noch, ja Rasulullah? Deine Mutter. Ja Rasulullah, wer noch? Dein Vater. Dreimal. Und es hat mir so gut gefallen, und ich werde es sagen, bis ich sterbe, wie ein Gelehrter gesagt hat, damit du die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen kannst, geh zu deiner Mutter und wasch täglich ihre Füße mit deinen Tränen. Schöner geht's. Guck mal, was für eine Wertstellung die Frau im Islam hat. Die Mutter. Und Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, hat dir verboten, sogar zu ihr zu sagen, uff. Ein Gelehrter sagt, kommentieren dazu, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn es ein anderes Wort gegeben hätte, was schlimmer ist als uff, hätte Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran erwähnt. Also er hat das Schlimmste im Koran schon erwähnt. Rasulullah sagt auch, ich habe keine schlimme Verführung für die Männer hinterlassen, wie die Frau. Die Verführung der Frau ist das Schlimmste, was Rasulullah uns hinterlassen hat, sagt er. Und guck mal heute, was für. Ja, subhanallah, wenn ich heute. Diese ganzen Jugendlichen, wenn du heute mit Jugendlichen sprichst, und Alhamdulillah, gibt es viele, die auch ehrlich sind, die kommt und sagt zum Beispiel, ich habe dieses Problem, wie soll ich das bekämpfen? Ich möchte beten, da gibt es aber eine Frau, da gibt es aber ein Mädchen. Dann siehst du, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder von uns wirklich Angst hat, von wem? Er hat nicht Angst, dass er Alkohol trinkt. Nein. Er weiß ganz genau, Alkohol trinke ich nicht. Und sogar, subhanallah, viele Jugendliche, habe ich gemerkt, auch kleine Jugendliche, wenn wir gelesen haben, in den Gummibärchen, da gibt es Gelatine, subhanallah, ich habe schon sogar 8-Jährige und 9-Jährige gesehen, die gesagt haben, nee, das ist im Islam verboten, ich esse das nicht. Guck mal, diese Sachen haben wir keine Angst davor. Aber der Junge, wovor hat er Angst? Von einer Frau verführt zu werden. Guck mal, wie weit das geht. Und es gibt nichts Schlimmeres als eine Schwester, die ein Kopftuch angezogen hat, diese ganzen Klamotten richtig eng an ihrem Körper gemacht hat und ist rausgegangen. Subhanallah. Viele, viele heute redest du, ja, ich will heiraten. Du willst heiraten, deshalb lässt du dein Kopftuch aus. Hört mal zu und Allah ist mein Zeuge. So ist das passiert und so ist das bis dieser Stunde, während ich euch mit euch sitze. Eine Bekannte von meiner Schwester hat Kopftuch getragen, schon im jungen Jahr, bis zu, wurde sie 22 Jahre alt. Subhanallah, eine sehr gute, gläubige Frau. Alle haben um sie geheiratet, sie war die Einzige, die nicht geheiratet hat. Was hat sie gemacht? Hat sie gesagt, ist nicht am Kopftuch. Was hat sie getan? Hat sie es ausgezogen. Uqsimbillah, ich schwöre bei Allah, bis heute, und es sind schon 7 Jahre vergangen, ist nicht ein einziger Mann gekommen. Auf der anderen Seite, eine Schwester, die vor 2 Jahren Kopftuch getragen hat, Alhamdulillah, nach vielen Gesprächen und viele, und sie folgte der Religion Allahs, wirklich, die hat in jeder Sache, wenn sie Zweifel hatte, hat sie angerufen. Darf ich das? Darf ich das? Kann ich das? Letzte Woche war ich eingeladen. Ein gut rechtschaffener Junge ist gekommen. Er hat die niemals gesehen. Er weiß nicht mal, wer sie ist. Uqsimbillah. Er ist gekommen, hat um ihre Hand gehalten. Beide haben vorher Salat al-Istikhara gemacht. Wir saßen da, wir haben gesprochen, alles geklärt. Er ist reingegangen mit einem Mahram, hat sich die Frau angeguckt. Wallahi al-Azim, er kam raus. Der hatte den glücklichsten Tag seines Lebens erlebt an diesem Tag. Viele sagen, ach, willst du eine Katze im Sack kaufen? Nee, musst du erstmal mit dir ausgehen, musst du erstmal... Nee. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, du sollst damit nicht spielen. Und guck mal, wie weit der Rasul sallallahu alaihi wasallam gegangen ist, wie heute viele, erstmal 2-3 Jahre gehen sie miteinander aus und telefonieren sie, nein. Jabir ibn Abdullah ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen. Sagt der Rasulullah, ich habe eine Frau geheiratet. Also, ich will eine Frau heiraten. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, hast du sie gesehen? Sagt, nein, ich habe sie nicht gesehen. Ich habe nur von meiner Mutter, von dem Mann gehört. Sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, geh und guck dir die Frau an. Sagt, wie soll ich das sagen? Sagt, du darfst nicht zu ihr gehen, mit ihr reden. Geh und schau dir die Frau an. Wisst ihr, was Jabir ibn Abdullah gemacht hat? Er ist auf einen Baum geklettert. Und hat sich oben auf den Bauch gesetzt und hat geguckt, bis die Frau vorbeigegangen ist, hat sich die Frau angeguckt, hat sie ihm gefallen, ist zu ihren Eltern gegangen. Die Gelehrten sagen, der Islam geht so weit mit seiner Milde, dass er der Frau nicht Unrecht tun will, dass zum Beispiel jemand kommt, klopft an die Tür, Assalamu alaikum, hat sich die Frau angeguckt, nee, die gefällt mir nicht. Dass du ihr Herz brichst. Das will er nicht, der Islam. Subhanallah, guck dir die Frau von weit weg an. Hat sie dir gefallen? Ist da irgendwas, was dir gefällt? Gehst du dahin und heiratest du. Oder hältst du in ihrer Hand. Ein Bruder von uns, möge Allah subhanahu wa ta'ala vergeben, er wollte das auf diese Art und Weise machen. Gab es eine Frau, die auch, eine sehr, sehr gläubige Frau, wollte er halt gucken, wollte sich die Frau angucken. Er und sein Bruder auf dem Motorrad. Ne, die Frau geht, er so hinterher, die Frau hat sich das angeguckt, fing sie an zu laufen, ist weggelaufen. Ist auch nicht die beste Art und Weise, ne? Subhanallah. Also, guck mal, wie weit der Islam geht, um der Frau wirklich diese Gefühle und Subhanallah. Aber wenig verstehen das. Und es gibt eine Kleidervorschrift bei den Gelehrten. Im Islam sagen die, wenn man ein Hijab trägt, das darf dieser Hijab die Blicke nach sich nicht ziehen. Und wenn eine Frau was zeigt, dürfen außer Gesicht und Hände, also Gesicht und Hände nicht gesehen. Es gibt bei der hanbalitischen Schule, es wird auch erlaubt, dass die Füße gesehen werden, aber das ist die einzige Schule. Aber bei allen sind sich einig, dass außer Gesicht und Hände nicht zu sehen ist. Und Surat al-Nur, das Licht. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala spricht und sagt, erstmal zu den Männern, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Spricht zu den gläubigen Männern. Und wir haben gesagt, gläubig sagen wir nicht, wir sagen, sag zu denjenigen, die den Iman verinnerlicht haben. Und ich sage das immer, Iman verinnerlicht haben, an Allah glauben, an seinen Büchern, an seinen Gesandten, an seinen Engeln, an dem jüngsten Tag und an dem Qadr. Das heißt Vorherbestimmung, das Gute und Schlechte davon. Deshalb, sag, sprich zu denjenigen, die den Iman verinnerlicht haben, sie sollen ihre Blicke senken. Dies ist besser für sie, reiner, läuter für sie. Und sprich zu den Frauen, die den Iman verinnerlicht haben, Sie sollen ihre Blicke senken, sich in Keuschheit, das war auch für die Männer, habe ich gerade vergessen, nicht, dass sie denken, für den Mann ist das anders. Sie sollen sich in Keuschheit ausüben und sie sollen von ihrem Schmuck nicht zeigen, außer ausgenommen die Teile, die sichtbar sind für die Menschen. Das heißt, das Gesicht und die Hände. Nur das, nicht mehr. Und wenn eine Frau Kopftuch trägt, soll sie auch gucken, dass wirklich das, was sie anzieht, ist das. Wird Allah subhanahu wa ta'ala damit zufrieden sein oder nicht? Ja, subhanallah, man muss sich das so vorstellen, dass man sagt, ich rede von mir, wenn ich jetzt bete, wenn ich mein Fasten mache, wenn ich jetzt was mache. Stell dir mal vor, der Prophet Muhammad s.a.w. würde jetzt reinkommen. Jetzt in diesem Moment. Und er wird dich, du Schwester im Islam, anschauen oder mich anschauen. Wärst du bereit, den Propheten Muhammad s.a.w. auf diese Art und Weise, wie du angezogen bist, zu treffen? Das ist die Frage. Aisha radiallahu anha, da sind Leute aus Syrien gekommen. Die hatten Klamotten an, die ein bisschen durchsichtig waren. Und ich sage, damals war es ja nicht so schlimm wie heute. Die waren ein bisschen durchsichtig. Man hat sozusagen die inneren Klamotten gesehen. Sagt Aisha radiallahu anha, wenn ihr Frauen seid, die den Iman verinnerlicht haben, das heißt gläubige Frauen, wechselt eure Klamotten. Seid ihr keine gläubige Frau, tut, was ihr wollt. Guck mal, wie weit das geht. Subhanallah. Deshalb, das wollen wir von unserer Schwester. Wir wollen, dass unsere Schwestern dahin zurückgehen, wo Aisha und Khadija und Hafsa und Zainab und Safiya und Juwairia, all diese Frauen dahin zurückgehen und gucken, wie haben sie gelebt und wie haben sie den Islam praktiziert. Und ich erzähle euch jetzt, bevor wir das beenden, zwei Geschichten, die so ans Herz gehen, damit du siehst, wie Allah subhanahu wa ta'ala, wenn eine Frau, wir reden ja heute über die Frau, zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehrt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Reue annimmt und sie wirklich hebt. Die Geschichte erstmal im Marokko, eine Frau war königlicher Herkunft, erkrankte an Krebs, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Sie sagt, ich lebte mein Leben weder gläubig noch islamisch noch irgendwas. Ganz normal. Ich komme aus einer wohlhabenden Familie. Wir haben, alhamdulillah, genug Geld. Ich habe einen sehr guten, netten Mann geheiratet. Plötzlich erkrankte ich. Die Ärzte in Marokko konnten mir nicht helfen. Also hat man mir angeboten, nach Belgien zu fahren, um dort mich verarzten zu lassen. Diagnose direkt in Belgien. Brustkrebs, bußartig. Wir müssen trennen. Hat sie gesagt, bei Allah, ich sterbe lieber, als irgendjemand, dass er mir irgendwas schneidet von meinem Körper. Ja, da musst du sehr harte Medikamente nehmen. Da wirst du deine Haare verlieren, Haarausfall und so. Hat sie gesagt, will ich nicht. Dann hat man ihr ganz normale Tabletten gegeben, ist sie zurück nach Marokko gegangen. In Marokko angekommen, sagt sie, plötzlich ging es mir wieder gut, aber nach 6 Monaten bin ich dünn geworden, fing an, irgendwelche rötliche Stellen an meinem Körper zu haben, direkt zurück nach Belgien. Der Arzt hat gesagt, da kann man nichts mehr machen, sofort. Die Brust weg oder sie werden sterben. Hat sie gesagt, ich will die Brust nicht abmachen. Nach Frankreich, natürlich, das zieht sich in die Länge, ne? 3, 4 Tage da, 2 Wochen da, ist in Frankreich angekommen. Wisst ihr, was der Arzt zu ihr gesagt hat? Sagt er zu ihrem Mann, nimm deine Frau und kehre zurück nach Marokko, denn sie wird nicht länger als 3 Wochen leben. Guck mal, was diese Frau gesagt hat. Sagt sie, subhanallah, wir haben an allen gedacht. Medikamente und Ärzte und alles. Aber wir haben vergessen, dass derjenige, der die Heilung gibt, Allah ist. Guck mal, Ibrahim a.s. Wenn ich krank werde, kommt die Heilung von Allah. Und guck mal, diesen Adab, diese Art und Weise, wie milde und wie gut er das ausspricht. Er hat nicht gesagt, und derjenige, der mich krank macht und mich heilt. Nein. Und wenn ich krank werde, gibt mir Allah subhanahu wa ta'ala die Heilung. Sagt sie, ihr Mann, sagte auf einmal, subhanallah, wir haben an alles gedacht, aber wir haben nicht an Allah gedacht. Wir packen unsere Sachen, wohin gehen wir? Nach Mekka. Sind wir nach Mekka gegangen. Sagt sie, ich bin da, dort angekommen. Ich wusste nichts über diese Religion. Und ich hatte nur ein Ziel, ich wollte den Koran lesen und mich damit beschäftigen. Sagt sie aber, meine Situation wurde immer schlimmer. Immer schlimmer. Ich konnte kaum laufen. Eines Tages kamen ein paar Frauen, die aus Ägypten kamen, türkische Frauen, so haben mich gesehen am Weinen, sagten, was ist los? Sagte, ich habe das und das. Haben sie gesagt, wasch dich doch mit dem Wasser von Samsam. Ich gesagt, ich habe überall Wunden. Ich kann kein Wasser an meinen Körper heranlassen. Sie bat ihren Mann, kann ich in der Moschee bleiben? Also Iktikaf machen. Kann ich mich in der Moschee aufhalten? Ha, nicht wie unsere Frauen heute. Wo bist du? Ich bin doch da, du weißt das doch. Nein, sie bittet ihren Mann darum. Das ist, wir mussten miteinander kommunizieren. Daher kommen die ganzen Probleme. Also sagt sie zu ihrem Mann, ich möchte in der Moschee bleiben. Ihr Mann hat ihr natürlich das erlaubt. Sagt sie nach zwei, drei Tagen, die Schwestern haben auch ihre Männer darum gebeten, in der Moschee zu bleiben. Also sind wir eine Gruppe von Frauen. Wir haben nur davon gelebt, ein bisschen Brot und ein bisschen Wasser. Und wir sind in der Moschee geblieben. Die Schwestern sagten, wasch deinen Körper mit Ma'i Samsam. Sie wollte nicht. Irgendwann haben sie dazu überredet. Hat sie sich mit dem Wasser von Samsam gewaschen. Sagt sie, drei, vier Tage später sind die Wunden verheilt, bis nichts mehr war. Sagt sie zu den Schwestern, bitte packt mich hier an, guckt mal, ist alles weg. Sagt sie, ich bin direkt zum Hotel zu meinem Mann gegangen, habe mein Hemd gerissen und habe ihm gesagt, guck dir das mal an, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Der Mann sagte, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und diese Frau, heute, sagt sie, wo war ich? So viele Jahre habe ich Allah vergessen. Wir haben an alles gedacht. Und heute gehört sie zu den besten Musliminnen. Und durch diese Frau haben viele Frauen zum Islam gefunden. Guck mal, wie schön das ist. Und da siehst du, wie barmherzig und gnädig Allah ist. Der Mensch, 20, 30 Jahre seines Lebens, ganz weg. Er sagt, ja, Allah, geht er. Ja, was willst du? Hier, nimm, geh, sei glücklich. Subhanallah. Und guckt mal diese Geschichte von einer Russin, die muslimisch geworden ist. Und ich möchte diese Geschichte unseren Schwestern erzählen, damit sie ein Beispiel einer Frau nehmen, sie vom Islam nichts wusste, aber als sie Tawhid verstanden hat, diesen ein Gottgläubiger, glaube, ist die gefolgt des Islams. Die Geschichte ging aus, also fing an in Russland. Eine Frau, sehr hübsche Frau, kommt aus einer frommen christlichen Familie, sehr streng. Kommt ein Händler und sagt, wir brauchen 20, 25 Frauen, die wir mitnehmen in einem arabischen Land, in Bahrain war das, sollte das sein. Sagt er, dort werden wir Geschäfte machen, ich brauche euch als Begleitpersonen. Ich bezahle euch Flug, ich bezahle euch Essen, Trinken, Hotel, alles. Natürlich, wer Russland kennt, wie arm dieses Land ist und jeder versucht nur abzuhauen da, das Beste, was es gibt. Ist die mit nach diesem arabischen Land gegangen. Dort hat dieser Typ sein wahres Gesicht gezeigt. Hat ihnen alle Pässe weggenommen und hat sie dazu gezwungen, mit anderen Männern auszugehen. Außer diese Frau, sie hat das von Anfang an abgelehnt. Sagt sie, er hat mir gesagt, wenn du das nicht machst, werde ich dich umbringen. Hat sie gesagt, eines Tages saßen wir da, er kam betrunken nach Hause. Dann habe ich ein bisschen mit ihm gesprochen, bis er eingeschlafen ist. Habe ich die ganze Wohnung gestöbert, habe ich den Pass genommen, auf die Straße. Es war nachts, sagt sie, ich habe mich irgendwo in einer Ecke versteckt. Als der Morgen kam, sagte sie, ich habe einen Mann und zwei Frauen gesehen. Eine ältere Frau und eine junge Frau. Bin ich direkt zu ihnen gegangen. Sie spricht auf Russisch, sie sprechen auf Arabisch, er versucht das auf Englisch. Nix. Was sollen wir machen? Haben sie sie mitgenommen. Dann hat sie bei denen erstmal gewohnt. Und die haben versucht, von der Familie aus die ganze Zeit anzurufen nach Russland. Subhanallah. Alle Leitungen waren unterbrochen, da gab es nichts. Allah will das so. Sagte auf einmal, sagte meine Mutter zu mir, geh doch zu auf den Markt und hol ihr doch Bücher, islamische Bücher, auf Russisch. Ha? Sagt der Mann, sie hätte mit uns über alles reden wollen, aber über eine Sache nicht. Und das ist der Islam. Sie war bereit, mit uns über alles zu reden, aber niemals über den Islam zu reden. Sagte ein Tag, zwei Tage, drei Tage später, hat sie die Bücher angefangen zu lesen. Und dann ist sie zu der Familie gekommen und hat gesagt, ich möchte Muslime werden. Hat die Schahada ausgesprochen. Direkt Kopftuch angezogen, islamische Klamotten. Hört mal zu, was passiert ist. Er, Khaled heißt der Mann, geht mit seiner Frau auf den Markt und die Frau sieht Frauen, die ihren Kopf, also ihr Gesicht decken, ne? Im Niqab. Sagt sie, also sowas habe ich noch nie gesehen. Wieso verdecken die Frauen ihre Gesichter? Ha? Sagt der Allah subhanahu wa ta'ala, das sind Frauen, die wollen die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erlangen. Also decken sie sich. Das macht Allah zufrieden, hat sie gesagt. Hat sie gesagt, ja. Hat gesagt, wir gehen von diesem Markt nicht, bevor du mir eins gekauft hast. Hat sie gekauft. Und dann so wollte es der Schicksal, dass sie nach Russland fahren müssen, wegen ihrem Pass. Also haben sie ein Ticket gekauft, ist er mit seiner Frau geflogen. Da fängt schon die Prüfung an, subhanallah. Sie im Flugzeug, sagt sie, die ganzen besoffenen Russen haben sich lustig über uns gemacht. Kopftuch und das und du bist Russin und da. Und er sagt, Khaled, ich saß da, ich wollte meine Frau verteidigen, aber ich kann kein Russisch. Was soll ich denn dann sagen? Ha? Sagte, wir sind in Russland angekommen. Hat sie gesagt, lass uns erstmal unsere Papiere erledigen, dann gehen wir meine Familie besuchen. Sind die da angekommen, direkt zum Amt, wollten sie ihre Papiere machen, hat man ihr gesagt, du darfst deinen Pass mit Kopftuch nicht machen. Erlauben wir nicht. Hat sie gesagt, ich kann mein Kopftuch nicht ausziehen. Hin und her hat sie gesagt, wer darüber entscheidet, ist eine Großstadt, also in der Nähe also eine Großstadt, dahin musst du gehen, dort wird das entschieden. Hat sie gesagt, okay, bevor wir in eine Großstadt gehen, gehen wir zu meiner Familie, besuchen wir sie. Sie geht zu ihrer Familie, klopfen an die Tür wird aufgemacht. Ihr Vater sieht sie mit diesem Klamotten, flippt aus. Holen sie rein, verstecken sie in einem Zimmer und der Mann sitzt in einem Zimmer allein. Plötzlich sagt er, kommen drei, vier Jungs auf mich, schlagen mich zusammen. Die wollten ihn töten. Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich nur vor denen gerettet. Ist abgehauen, ist angekommen im Hotel, sein Gesicht zerrissen, alles. Klamotten, die wollten ihn umbringen. Sagte, seine Frau haben sie angekettet zu Hause. Und sie haben sie richtig zusammengeschlagen. Haben sie gesagt, entweder wirst du zurückkommen und eine Christin werden, oder wir töten dich. Stell dir mal vor, jetzt diese Situation, was soll der Mann machen? Er spricht weder die Sprache, ist in einem Land, er kann von niemandem hoffen, dass er ihm hilft. Und dann steht er da. Sagt er, also ich mache das so kurz, weil er nicht mehr gezeigt, sagt er, eines Tages bin ich da immer gegangen und habe immer da geguckt, ob die Frau rausguckt, ob er jemand rausguckt. Hatte geguckt, dass die zur Arbeit gehen. Eines Tages ist er hingegangen, hat er sie befreit, sie sind gegangen. Sie sind dann zu einer anderen Stadt gegangen, haben sie den Pass gemacht und guck mal, was da passiert ist. Kommen die da an, sagt der eine zu denen, nur mit, also ohne Kopftuch, kannst du deinen Pass kriegen. Haben sie sich gestritten, hat sie beschimpft, hat den Pass genommen, hat das in der Schublade getan, zugemacht. Ohne Kopftuch kriegst du deinen Pass. Ist nach Hause gegangen, haben sie da gesessen. Was machen wir? Der Khaled, also sagt er, weißt du was, wir geben denen, was sie wollen. Lass uns das machen und wir gehen zurück. Sie haben gesagt, bist du bescheuert? Hast du vergessen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Guck mal, in dieser Ayat. Hast hast du vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, und wer Allah fürchtet, wird ihm einen Ausweg geben? Sagt er, ich war müde, habe mich hingelegt, sie betete die ganze Nacht. Sie hat gestanden und hat die ganze Nacht gebetet. Sagt er, ich guckte zu ihr, sagt, schlaf noch ein bisschen. Sagt, ich kann nicht schlafen. Ich muss Allah bitten, mir in dieser Sache und Angelegenheit zu helfen. Am nächsten Tag, subhanallah, ist die da hingegangen, kommt eine Frau denen entgegen auf dem Weg und sagt, sind Sie Frau so und so? Sie gesagt, ja, ich bin die Frau so und so. Sie gesagt, hier ist Ihr Pass. Mit Stempel, mit Kopftuch, mit alles fertig. Haben sie den nächsten Flug genommen, sind zurück in ihre Heimat und die Sache hat sich erledigt. Guck mal, wie diese Frau, die nichts über ihre Religion wusste, als sie die Wahrheit erfahren hat, ist sie dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala gefolgt und nichts anderes. Deshalb hoffen wir, dass unsere Frauen und unsere Mädchen und unsere gläubigen Schwestern den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala finden. Eine Minute sind wir fertig. Dass sie den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala so einnehmen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es will und nicht wie sie es wollen. Und inshallah, nächste Woche haben wir einen Termin mit unseren Jungs und unseren Männern. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.